Sophie? Ja? Wenn du dir einen typischen Ost- und Westwert für heute aussuchen dürftest, welche wären das? Puh, also ich glaube, aus dem Osten würde ich Gemeinschaftssinn mir aussuchen, und in dem Zusammenhang Wärme, Zusammenhalt. Und für den Westen, aus dem Westen eindeutig Freiheit. Ah, warte. Allerdings, ein zweiter großartiger Westwert ist natürlich mein Westehemann. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, wir haben symbolträchtig am 17. Juni geheiratet, Tag des DDR-Aufstands 1953 und deshalb ja auch ehemals Tag der deutschen Einheit in der BRD. Gute Wahl. Und für dich? Also mit Westehemann kann ich nicht dienen, aber mit einer Westehefrau, die aus Frankreich kommt. Ansonsten kann ich da mitgehen. Ich bin nach wie vor ein DDR-Mensch geblieben. Ich sehe so viele Ungerechtigkeiten heutzutage. 40 Jahre DDR waren 40 Jahre Frieden. Das glücklichste Volk der Welt. Die Marktwirtschaft ist für mich das einzig funktionierende Modell. Das ist das Einzige, was jemals funktionieren wird bei Menschen, glaube ich. Oder über 7 Brücken zwischen Ost- und Westdeutschland. Meine Erfahrung, wie ich auch als politischer Mensch wirksam sein kann und muss, ne, wie es zu meiner Selbstbefreiung beigetragen hat, also meine Selbstwirksamkeit zu erleben, das macht das aus für mich. Eine Podcast-Serie von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westphalen. Im vorletzten Teil unserer Serie gehen wir noch weiter zurück und setzen unseren historischen Anker in die Zeit zwischen den beiden Republikgründungen und dem Mauerbau. 4 Jahrzehnte lang waren die beiden Teile Deutschlands nicht nur geteilt. Dicht an dicht, auf den Trümmern des Dritten Reichs, standen sich darin auch zwei politische Systeme mit unterschiedlichen Werten und Idealen unversöhnlich gegenüber. Tun sie es vielleicht ein Stück weit noch heute? Das soll hier mein Thema sein. Aber was bedeutet das überhaupt, die Werte und Ideale in Ost und West? Ich werde darüber wie immer mit Menschen aus unterschiedlichen Teilen des Landes sprechen, über ihre Sicht auf das, was war und das, was geblieben ist. Episode 6: Die sechste Brücke. Über das, woran wir glauben. Heute erscheint die Teilung Deutschlands in Ost und West und die Bildung zweier komplett unterschiedlicher Staaten völlig selbstverständlich. Auch mir ging es lange Zeit so. Aber war sie das wirklich? Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Dieser Text aus dem Jahr 1947 stammt nicht aus dem Parteiprogramm der Kommunisten oder des linken Flügels der SPD. Es ist ein Auszug aus dem Wirtschafts- und Sozialprogramm der CDU der britischen Zone unter dem Motto „CDU überwindet Kapitalismus und Marxismus“. Einige in der Partei fordern damals sogar einen wirtschaftlichen Sozialismus. Wäre also in der gesamten Bundesrepublik eine andere Art von Staatsform denkbar gewesen? Wir werden es nicht erfahren. Spätestens ab 1947 wird das besetzte Deutschland zum zentralen Austragungsort des globalen Wettstreits zwischen zwei unvereinbaren Weltentwürfen: sowjetischer Kommunismus versus US-Kapitalismus. Der Urkeim des heraufziehenden Kalten Krieges. Die immer wieder aufgeworfene und heftig diskutierte Frage, wer teilte Deutschland, ist falsch gestellt. Adolf Birke, westdeutscher Historiker. Die Teilung wurde nach dem Krieg von niemandem als politisches Ziel verfolgt. Sie wurde jedoch im zunehmenden Ost-West-Konflikt und im Klima des beginnenden Kalten Krieges in Kauf genommen. Am 23. Mai 1949 entsteht auf der Fläche der von den Westmächten besetzten Gebiete die Bundesrepublik. Am 7. Oktober 1949 entsteht auf dem sowjetisch besetzten Gebiet die DDR. Politisch und wirtschaftlich sind diese Staaten getrennt. Die BRD wird ein demokratisches, kapitalistisches Land mit Blick auf die USA, die DDR ein kommunistisches, mit Blick auf die Sowjetunion. Weder die Bundesrepublik noch die DDR haben sich ihr Politik-, Gesellschafts- und Wirtschaftssystem selbst ausgesucht. Ursula Weidenfeld, westdeutsche Journalistin. In einem Fall befanden die Westalliierten über den Weg in die Demokratie und die Marktwirtschaft. Im anderen Fall diktierte die Sowjetunion die Hinwendung zum Sozialismus und den Anschluss des Landes an den Ostblock. Die ehemaligen Besatzungszonen wurden Frontstaaten an der ideologischen Grenze zwischen Kommunismus und Kapitalismus, Demokratie und Diktatur. Im Kalten Krieg werden somit die beiden deutschen Staaten zu direkten Konkurrenten. Dabei präsentieren sie sich als die jeweils bessere Alternative, wie der westdeutsche Historiker Jörg Ganzenmüller beschreibt. Die DDR verstand sich als antifaschistische Fortschrittsalternative zur restaurativen Bundesrepublik. Die Bundesrepublik sah sich als freiheitlich-demokratischer und wirtschaftlich erfolgreicher Gegenentwurf zum maroden Unterdrückungsregime der SED. Jeweils der eine Staat wollte den anderen ausstechen, übertrumpfen und sich als der bessere und überlegene erweisen. Michael Gehler, österreichischer Historiker. Permanente Bezogenheit und strukturelle Abhängigkeit beherrschten die Beziehungen. Dieser Dauerzustand hat sich auf die jeweiligen Geschichtsbetrachtungen beiderseits der Elbe ausgewirkt und wirkt in der wechselseitigen Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der Deutschen in Ost wie West bis heute nach. Es scheint mir, als seien beide Teile Deutschlands so miteinander verflochten, dass sie ohne die andere Seite gar nicht denkbar sind. Der jeweils andere Teil Deutschlands ist immer die Negativfolie für sich selbst. Eben genau das, was man selber nicht sein möchte. Die beiden deutschen Staaten sind übrigens nicht nur Kinder des Kalten Krieges, sondern haben dem globalen Konflikt auch viel zu verdanken. Die Bundesrepublik profitierte in hohem Maße vom Ost-West-Konflikt. Petra Weber, westdeutsche Historikerin. Hellsichtig, wenn auch befangen durch einen eingeschränkten westdeutschen Blickwinkel, der die Brüder und Schwestern im Osten leicht aus den Augen verlor, hatte Adenauer schon im September 1951 vor der CDU-CSU-Fraktion konstatiert, nur die Russland-Verhältnisse geben uns eine einmalige Chance. Wäre Russland demokratisch nach 1945 geworden, so wären wir für Jahrzehnte ein Paria geblieben. Zitat Ende. Und auch für die DDR ist der Kalte Krieg in gewisser Hinsicht ein Glück. Die Sowjetunion beendet ihre harten Reparationsforderungen und die sozialistischen Bruderländer exportieren nun Konsumgüter in die DDR. Petra Weber. Der Erhalt der DDR als westlicher Vorposten des sozialistischen Lagers zwang die UdSSR zu enormen wirtschaftlichen Hilfeleistungen für den ostdeutschen Staat. Neben dem wirtschaftlichen Konkurrenzkampf wird im ideologischen Wettstreit der beiden Staaten um das bessere Deutschland noch etwas zum zentralen Austragungsort: das moralische Wertesystem. Wenn ich über die Werte in den zwei getrennten Landesteilen spreche, dann führt mich kein Weg daran vorbei, jemanden zu fragen, der diese aus erster Hand kennt. Jemand, dessen Leben auch vom langen Schatten der NS-Zeit berührt worden ist. Beate Bölsche ist so jemand. Auf sie gestoßen bin ich über ihr Gedicht Denk ich an Deutschland, das mich zu Tränen gerührt hat. Wie alle Texte dort stammt es aus dem Zeitraum um den Mauerfall. Offene Grenze. Für meine Mutter. Jetzt, kurz vor dem Winter, nachdem das Warten deine Kräfte aufzehrte, kann ich zu dir kommen. Wann immer ich will. Wann immer es nötig ist. Aufpassen muss ich, dass dir das Herz nicht zerspringt, während ich deine welken Hände streichle. Fast schon zu spät. Da spricht also eine erwachsene Frau 1989-90 von dem Wiedersehen mit ihrer Mutter, die offenbar im Westen lebt. Laut meinen Recherchen müsste Beate Bölsche heute selbst 94 sein, Jahrgang 1931. Neben ihren Namen notiere ich mit Bleistift, wahrscheinlich verstorben. Doch dann erreiche ich eine ihrer ehemaligen Arbeitskolleginnen vom Kulturbund in Brandenburg. Nein, nein, Frau Bölsche lebt, sagt diese mir und gibt mir eine Telefonnummer. Als ich sie wähle, nimmt am anderen Ende eine sehr wache Frau ab, die mich einlädt, zu sich aufs Land nach Brandenburg zu kommen, Die Tür öffnet sie mir dort selbst. Und für Sie möchten Sie, Ihnen fehlt noch eine Tasse. Soll ich noch eine Tasse für Sie holen? Möchten Sie auch einen Schluck? Ja, ich hab doch eine Tasse. Ja, okay, sehr gut. Ich trinke nur Malz Kaffee nachmittags, sonst ich will ja nachts schlafen. Okay. Etwas gebeugt, leuchtende Augen. Ich bin gespannt, was sie mir erzählt über das emotionale Wiedersehen mit ihrer Mutter nach dem Mauerfall, das ich so sehr in ihrem Gedicht mitempfunden habe. Dass diese Begegnung, von der ich mir eigentlich eine rührende Familiengeschichte verspreche, sehr schnell eine vollkommen unerwartete Richtung einschlagen wird, ahne ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und jetzt ist hier ihr Gedicht, das Gedicht, was sie für ihre Mutter geschrieben haben? Ja, mal sehen. Wobei, ich hatte kein besonders inniges Verhältnis mit meiner Mutter. Ja? Von wegen welke Hände. Oh, da hat sie sich aber aufgeregt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Wie alt ist sie denn da gewesen? 07 geboren, 82. Das hat dir nicht gefallen? Nee, überhaupt nicht. Und dann beginnt Beate Bölsche zu erzählen, wie es wirklich war mit ihren Eltern. Die seien nämlich beide überzeugte Anhänger des NS-Regimes und in der NSDAP gewesen. Der Vater sogar in der SA und Teil der geheimen Feldpolizei, jener Truppe, die im Krieg hinter den Linien operierte und im östlichen Europa an zahlreichen Kriegsverbrechen beteiligt war. Beate Bölsche ist bis heute von seiner Unschuld überzeugt. Tatsächlich aber wird er nach Kriegsende in der DDR verhaftet und verbringt 5 Jahre in Bautzen im Gefängnis. Danach verlassen Mutter und Vater noch vor dem Mauerbau die DDR und siedeln in die Bundesrepublik über, nach Hamburg, wo sie bis an ihr Lebensende ein unbehelligtes bürgerliches Leben führen. Und da haben sie dann noch 10 Jahre wirklich gut gelebt, eine hübsche kleine Wohnung gehabt. Mein Vater war wieder als Buchhändler tätig. Beate Bölsche aber bleibt. Der seelenlose Kapitalismus der Bundesrepublik widert sie an. Man hat mich dann öfter gefragt, wenn ich bei meiner Mutter war, ob ich nicht da bleiben würde. Nein, ich wollte immer wieder zurück in die DDR. Auf jeden Fall. Also das, was Sie dort gesehen haben, da gab es nichts, wo Sie gesagt hätten, ach, das ist so schön. Nein, ich habe in Hamburg auf dem Bahnhof die ersten Bettler und Obdachlosen gesehen. Und meine Mutter sagte immer, die sind bloß zu faul zum Arbeiten. Ich habe mich mit ihr nicht darüber gezankt. Es gab sowieso genügend Dinge, über die wir uns mehr oder minder erregt unterhalten haben. Ich bin mit 17 in die SED gegangen, zum Unwillen meiner Eltern. Aber weil ich da gedacht habe, das ist das, die wollen keinen Krieg wieder und die wollen auch keinen Kapitalismus. Und warum waren Sie gegen den Kapitalismus? Woher kam das? Weil das ein ungerechtes System ist. Und das habe ich sehr wohl schon gemerkt. Beate Bölsches Blick auf die DDR trifft mich ziemlich unvorbereitet. Sie aber erzählt mir freimütig und stolz von ihrem Leben. In Brandenburg arbeitete sie hauptamtlich im Kulturbund, dem großen Kulturverband in der DDR, der Schreib-, Mal- und Geschichtszirkel für Werktätige organisierte. Sie war dort über 40 Jahre Wanderleiterin. Mitte der 50er Jahre heiratete sie, bekam 3 Kinder, schrieb 4 Bücher und lebte bis zum Mauerfall in einer Welt, in der sie sich wohlfühlte. Ich sage, ich würde die DDR mit Zähnen und Klauen verteidigen, weil ich einfach meine DDR-Vergangenheit nicht missen will und auch immer wieder betone, was in der DDR besser war. Was hat Ihnen besonders an der DDR gefallen? Ja, eigentlich alles. Sie müssen mir das beschreiben. Ich war 6 Jahre alt, ich war sehr klein, als die Mauer gefallen ist. Was hat so gut funktioniert? Eigentlich hat alles funktioniert. Ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht. Jetzt muss ich erst mal gucken. Zum Beispiel in der Rente. In der DDR war es gestaffelt nach dem Einkommen. Ja, das war viel gerechter. Wenn also einer nur 500 Mark hatte, dann hat er mehr bekommen, wenn die Rente erhöht wurde, als einer, der meinetwegen 1000 hatte. Das war durchaus gerecht. Heute geht es nach Prozenten. Und wenn einer viel hat, dann kriegt man noch viel dazu. Ja, die Mieten. Die Mieten waren in der DDR billig. Obdachlose hat es in der DDR nicht gegeben. Es hatte jeder eine Wohnung. Dann, ja, sehen Sie, ja, zum Gesundheitswesen. Genau sowas. Das war frei in der DDR. Ich war in der SVK, es gab auch nur eine Krankenkasse und es reichte. Heute gibt es nicht, weiß ich wie viele. Wozu? Ist unnötiger Aufwand und unnötig teuer. Für mich ist die DDR der bessere Staat. Wie haben Sie das denn erlebt, als dann die Wende da war? Was hat sich verändert für Sie? Ja, im Prinzip alles. Es durfte ja auch nicht mehr bleiben von der DDR. Man hat ja getan, als wenn das giftig wäre. Tja, bei vielen ihrer Punkte kann auch ich nur mutmaßen. Und doch ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ja, Wohnraum und teure Mieten heute sind ein riesiges Problem. In Köln erlebe ich das ja selbst. Auch die Frage nach Renten und sozialer Gerechtigkeit, da trifft Beate Bölsche einen wichtigen Punkt. Gleichzeitig hat ihre Darstellung große Lücken. Der DDR-Staat lag Ende der 80er Jahre wirtschaftlich am Boden. Die Bausubstanz war in katastrophalem Zustand. Das kann ich nicht ausblenden. Und trotzdem, eine andere Form von sozialer Gerechtigkeit gab es. Und manchmal habe auch ich das Gefühl, dass ich so etwas im heutigen Deutschland vermisse. Auch Jens Winkelmann, Sohn eines DDR-Diplomaten, den ihr schon kennt, formuliert etwas Ähnliches. Wir sitzen wieder in seinem Berliner Wohnzimmer. Ich habe die DDR trotzdem für das bessere Land gehalten. Bei allen Repressionen und allen problematischen Entwicklungen war es schon so. Ne? Wahrscheinlich habe ich mich eher an Leuten orientiert, die Ideale hatten. So wie ich sie heute auch noch habe. Und von einer anderen Gesellschaft träume, als der, in der ich lebe. Einer besseren, einer gerechteren. Was glaubst du, woran ist das gescheitert? Die DDR ist ein Produkt des Zweiten Weltkrieges, das darf man nicht vergessen. Es hätte sie nie gegeben ohne diesen Krieg und ohne den Ausgang des Krieges. Ansonsten konnte sich die DDR auch nur durch diese Machtform halten. Sie war ein Kunstprodukt, das darf man nicht vergessen. Der Staat selber empfand sich ja als unbelastet. Reklamierte für sich auch, dass er sozusagen immer auf der Seite der Entrechteten und Armen und Ausgebeuteten stand. Es war eine Zeit, in der wir glaubten und uns sicher waren, auf der Seite des Guten zu stehen. Das hat doch ein bisschen unser politisches Weltbild geprägt, natürlich. Man darf nicht vergessen, dass doch im Unterschied zu Westdeutschland die neue Elite oftmals wirklich aus der einfachsten Schicht kam. Die Familie meines Vaters war ein ganz einfacher Bauer. Also er hat Hartverkromer gelernt, war wie viele in dem Alter, 28er Jahrgang, in der Hitlerjugend. Das heißt, die haben sich von ganz unten hochgearbeitet. Und dann sind die in den Neustart reingekommen und waren auch schnell begeistert, eine neue Sache aufzubauen und haben dieser Sache ihr Leben gegeben eigentlich. Ich denke auch, das war sicher auch ein Grund dafür, dass sie relativ diszipliniert auch zu einem Vertreter der DDR wurden. Also es hat sich nicht wirklich so eine kritische Selbstreflexion rausgebildet. Ich versuche mir vorzustellen, wie das war. Junge Leute, die gerade noch den Nationalsozialismus erlebt hatten, dann aus dem Krieg gestolpert sind. Erschöpft, beschämt, schuldbeladen. Und die versuchten irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Manche von ihnen, vielleicht naiv, aber aufrichtig, wollten eine bessere Welt aufbauen. Das finde ich rührend und ehrenhaft. Und ich glaube, mir hätte es genauso gehen können. Vieles war ja auch angenehm. Man war abgesichert oder schien es zumindest zu sein. Vorausgesetzt, man wusste, wie man sich im Rahmen des Systems bewegen musste. Und gleichzeitig stand all dem der große Kontrahent gegenüber. Das Gegenbild mit Freiheit, Konsumgütern und Geld. Und deshalb freue ich mich, im nächsten Abschnitt mit euch auf die andere Seite der Mauer zu reisen. In den Goldenen Westen. Der Konkurrenzkampf um das bessere Deutschland wird zwischen DDR und BRD in den Jahrzehnten der Teilung vor allem in einer Wettkampfarena ausgetragen. Ausgerechnet in den Trümmerlandschaften des Dritten Reichs machte sich nun ein gegeneinander gerichteter Geschichtsoptimismus breit. Ursula Weidenfeld. Wer würde besser abschneiden in der Entwicklung? Die Bundesrepublik? die auf die individuelle Leistung, auf Eigentum und auf das Überlebensfähige der alten Ordnung vor 1933 setzte? Oder die DDR, in der nach völlig neuen Prämissen kollektiv gehandelt und entschieden wurde, die ihren Bürgern die klassenlose Gesellschaft versprach? Die DDR steigt dabei deutlich benachteiligt in den Ring. Die DDR war von Größe und Bevölkerungszahl deutlich weniger als die Hälfte der BRD. Die Last des Kriegserbes war stark ungleich verteilt. Auch wirtschaftlich hatte die DDR die klar schlechteren Karten. Die Sowjetunion konnte nach 27 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg und einem zum Großteil zerstörten Land wirtschaftlich die DDR deutlich weniger unterstützen, als es insbesondere die jetzt boomenden USA gegenüber der BRD vermochte. Vielmehr hatte die Sowjetunion hohe Reparationsforderungen, die die sowjetische Besatzungszone und dann die DDR allein stemmen musste. Fast die Hälfte aller Eisenbahnschienen wurden abgebaut. Die hochentwickelte mitteldeutsche Industrie verlor etwa 50% ihrer Kapazitäten. Die Bemessung der Gesamthöhe der Reparationen sind komplex. Die Schätzungen sind sehr unterschiedlich, kommen aber alle zum Schluss, dass die DDR einen deutlich höheren Anteil der Reparationslast Gesamtdeutschlands getragen hat als die BRD. Man muss soziale und ökonomische Tatsachen schaffen, die das Übergewicht der drei Westzonen über die Ostzone deklarieren. Kurt Schumacher, SPD-Chef 1947. Die Prosperität kann den Westen zum ökonomischen Magneten machen. Es ist kein anderer Weg zur Erringung der deutschen Einheit möglich. Wirtschaftlicher Erfolg und eine blühende Konsumlandschaft als Magnet, um den anderen Teil Deutschlands zu sich zu ziehen. Als ich entdecke, dass auch die DDR ganz bewusst den Konkurrenzkampf auf diesem Feld sucht, bin ich mehr als überrascht. Nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 beendet die Sowjetunion ihre Reparationsforderungen und die DDR erhält mehr Konsumgüter, eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kaffee und Tabakwaren von den sozialistischen Bruderstaaten. Wenige Jahre später ruft der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow dann den ökonomischen Wettstreit aus und verkündet das Einholen der USA als Ziel. SED-Chef Walter Ulbricht im Juli 1958. Die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik ist innerhalb weniger Jahre so zu entwickeln, dass die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung der DDR gegenüber der Herrschaft der imperialistischen Kräfte im Bonner Staat eindeutig bewiesen wird und infolgedessen der Pro-Kopf-Verbrauch unserer werktätigen Bevölkerung mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgütern den Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung Westdeutschlands erreicht und übertrifft. Wirtschaftswachstum und Konsum sind die Plätze, auf denen der Konkurrenzkampf der Systeme ausgetragen wird. Die BRD ist ein Schaufenster des Kapitalismus, in Sichtweite der DDR. Die USA und die westliche Welt schenken der BRD viele Vorteile, damit die kommunistische Welt sehen kann, wie erfolgreich der Kapitalismus ist. Und die DDR ist ein Schaufenster des Kommunismus in Sichtweite der BRD. Die Sowjetunion und der Ostblock schenken deshalb der DDR viele Vorteile, damit die kapitalistische Welt sehen kann, wie erfolgreich der Kommunismus ist. Die Messlatte des Wettkampfs liegt hoch, aber auch die importierten Güter können in der DDR nur vorübergehend Zufriedenheit herstellen. Die westliche Vitrine des Kapitalismus wird immer attraktiver. Ein anonymer Ostdeutscher erinnert sich: Wir haben manchmal von Freunden, die Besuch aus dem Westen hatten, einen Quellekatalog geliehen bekommen. Das war immer ein Höhepunkt bei allen. Jeder hat ihn durchgesehen. Der ging von Hand zu Hand. In meiner Familie war uns der Quellekatalog wichtiger als das SED-Parteiprogramm. Je länger ich die deutsch-deutsche Teilung durch die Brille der Systemkonkurrenz betrachte, desto drängender stellt sich mir, dem Westdeutschen, die Frage: Warum sind es eigentlich ausgerechnet Wachstum und Konsum, die für die Deutschen so eine fundamentale Bedeutung haben? Dann entdecke ich ein Thema, von dem ich noch nie gehört hatte. Ich muss in der Geschichte wieder zurückblättern. Zum Hungerwinter 1946-47. Der Hungerwinter war einer der kältesten Winter in Deutschland. 4 Monate lang sind Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt an der Tagesordnung. Inmitten des Hungerwinters erhalten Menschen in Hamburg offiziell täglich nur 770, in Hannover 740 und in Essen nur 720 Kalorien. In Deutschland sterben schätzungsweise mehrere hunderttausend Menschen an Hunger und Kälte. Die Folgen sind so verheerend, dass viele Menschen ein Leben lang nicht über ihre Erlebnisse sprechen können. Martin Schneider gelingt es ein halbes Jahrhundert später. Als 10-Jähriger muss er allein seine 2 Jahre jüngere Schwester durchbringen, während seine von sowjetischen Soldaten vergewaltigte Mutter im Krankenhaus liegt. Da lagen die Leichen, da lag die Butter, da lagen die Reste vom Brot. Und das haben wir uns rausgeklaubt. Wir haben auch nicht darüber nachgedacht, dass dort Leichen waren. Uns ging's bloß ums Überleben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Hungerwinter und anschließend auch der extrem heiße Sommer 1948, der einen Großteil der Ernte zerstört hat, für sehr viele Deutsche zutiefst traumatisierend gewesen sein muss. Natürlich ist das ein wenig Küchenpsychologie, aber mir drängt sich die Annahme auf, dass nach dem Hungerwinter die Verheißung von Konsum bei vielen Deutschen auf sehr offene Ohren stoßen musste. Im Gespräch mit der westdeutschen Journalistin Sabine Bode erinnert sich eine Zeitzeugin. Man dachte nur ans Essen. An nichts anderes dachte man. Nachts haben wir von Brot geträumt. Man hatte wirklich Wahnvorstellungen von Brot. Ich würde fast behaupten, dass ich heute bei jedem Großeinkauf in einem Supermarkt lobe den Herrn Gefühle habe. Ohne Ironie. Dass das wieder möglich ist in einer Welt, die ja völlig zerstört war. Das sitzt ganz tief in uns. Vor diesem Hintergrund kann ich erahnen, welche Bedeutung dann 1948 die Einführung der D-Mark für die Menschen in der BRD haben muss. Plastisch führt mir der Schriftsteller Hans-Werner Richter die überwältigende Erfahrung vor Augen. Unterwegs kamen wir an einem kleinen Geschäft vorbei, in dem wir vorher auf Marken eingekauft hatten. Ein an sich armseliger Tante-Emma-Laden. Und hier erst begann für uns das Wunder der Währungsreform. Das eigentliche Wunder. Der Laden sah völlig verändert aus. Er barst geradezu von Waren. Die Auslagen waren geschmückt mit allen Gemüsearten, die es gab. Rhabarber, Blumenkohl, Weißkohl, Spinat, alles, was wir so lange entbehrt hatten. Wir betraten den Laden. Und jetzt geschah noch ein Wunder. Hatte man uns vorher nicht gerade unfreundlich, aber oft mürrisch bedient, so war man jetzt von zuvorkommender Höflichkeit. Über Nacht waren wir vom Markenkäufer und Bittsteller zu Kunden geworden. Wenn ich die damaligen Ereignisse näher betrachte, fällt mir auf, wie viele blinde Flecken und Verzerrungen ich hier finden kann. Während heute die Währungsreform und das Wirtschaftswunder fast schon mythische Dimensionen erreicht haben, entdecke ich, dass es damals ganz anders aussah. Die Geschäfte sind nicht von heute auf morgen dank der D-Mark voll, sondern sie haben viel mehr Waren gehortet, bis die D-Mark kam. Die Währungsreform vernichtet gut 93% des alten Reichsmarkbestandes und den Sparern bleiben nur 6,5% ihres Vermögens. Die meisten Menschen damals hassen die Währungsreform. Die Währungsreform war erst eine Woche alt. Da sahen sich schon viele Eltern gezwungen, ihre Kinder von der Schulspeisung abzumelden, weil sie den wöchentlichen Betrag von einer D-Mark nicht mehr aufbringen konnten. Ulrike Herrmann, westdeutsche Journalistin. Das Statistische Amt in Hannover ermittelte damals, dass eine vierköpfige Familie mindestens 250 D-Mark im Monat benötigte, um über die Runden zu kommen. Doch das Durchschnittseinkommen eines Arbeiters betrug noch nicht einmal 150 D-Mark im Monat und durfte auch nicht steigen. In der Folge kommt es zu einem Generalstreik mit 9 Millionen Menschen, von dem wir schon in der letzten Episode gesprochen haben. Mich erinnern die Vernichtung von Vermögen, die entstehende Armut und die Proteste etwas an die Jahre nach der Währungsunion 1990. Übrigens, die Einführung der D-Mark war keine Entscheidung der Westdeutschen, sondern wurde von den USA durchgesetzt. Und das deutsche Wirtschaftswunder, das so felsenfest zum Teil unserer kollektiven Erinnerung und unseres Stolzes gehört, ist keine besondere westdeutsche Leistung. Das Wirtschaftswunder findet in vielen westeuropäischen Ländern statt. Das Wirtschaftswunder der BRD hat zudem gerade im Konkurrenzkampf der Systeme eine ganz besondere Bedeutung. Auch wenn sich das Wohlstandsgefälle anfangs aus vielen Nachteilen der unmittelbaren Nachkriegszeit begründen ließ, wuchs mit dem überraschenden Erfolg des bundesdeutschen Wirtschaftsmodells auch die Herausforderung für die andere Seite. Ursula Weidenfeld. Wie konnte es sein, dass die Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Volkswirtschaft so schwach blieb, obwohl die Ausbeuter doch enteignet und verjagt worden waren, die Arbeiter und Bauern das Sagen hatten und auf eigene Rechnung arbeiteten? In diesem Abschnitt möchte auch ich nach den Werten der Bonner Republik fragen. Westdeutschland ab den 1950er Jahren. Ich spreche dafür noch einmal mit zwei Männern, deren biografische Ausgangssituationen kaum gegensätzlicher sein könnten. Zunächst Klaus Humann, Jahrgang 1950, pensionierter Verleger aus Hamburg und Herausgeber von Denk ich an Deutschland. Man spricht ja manchmal von Ostalgie. Gibt es denn auch sowas wie Westalgie? Nee, ich meine, das waren ja auch dumpfe Jahre. Die Adenauer-Jahre, die Erhard-Jahre, Kiesinger. Ich meine, mit Willy Brandt hat sich was verändert. Aber vorher war das eher auch eine traurige Republik. Eine konservative Republik, eine von den Nazis noch sehr bestimmte Republik. Und dann hat die Studentenrevolte hat was verändert. Die Frauenbewegung, so. Aber kein Mensch trauert, glaube ich, den ersten 20 Jahren nach. Klaus Humann stammt aus einer alten Hamburger Verlegerfamilie. Nach 45 wächst er in einem Elbvorort auf, in relativ guten Verhältnissen, sagt er. Meine Eltern haben dann 55 ein Haus gebaut, also uns ging es gut. Sehr schnell war man darauf fokussiert, Geld zu verdienen und aufzusteigen. Also das war in den 50er Jahren schon der erste Volkswagen. Eimerferien an der Ostsee. Ich war in einem Umfeld, wo die alle schon was hatten. Entweder clever waren und was angelegt hatten oder eigenen Besitz hatten oder sich einfach schnell arrangiert hatten. Und alle waren sie mit ihren Nazi-Karrieren sofort wieder in Amt und Würden und sofort wieder in Posten. Auch Klaus Humanns Eltern gehörten dazu. Beide waren überzeugte Nationalsozialisten. Sein Vater trat 1934 in die NSDAP ein. Nach 1945 konnten sie dann ohne größere Brüche ihre Leben und Karrieren fortführen. Nein, ich habe mich erst richtig auseinandergesetzt mit der Vergangenheit meiner Eltern und meinem Vater, weil wir ein Buch machten zu 50 Jahre Machtergreifung. Also 83 haben wir das Buch rausgebracht bei Rowohlt. Und da, wir fanden keinen ehemaligen Nazi. Wir fanden lauter Widerständler und Opfer, aber wir fanden keinen Nazi. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehmen wir meinen Vater. Und dann haben wir zu zweit, eine Journalistin und ich, wir haben zusammen dann ein langes Gespräch geführt mit ihm. Das war sehr gut, weil er da einfach ganz klar erzählte und 34 in die Partei und also alles prima. Ja, vielleicht ist da irgendwie, manches haben wir vielleicht übertrieben. Wobei meine Mutter, die dabei saß, war sehr still. Also ich glaube, meine Mutter war die sehr viel radikalere. Also die hatte, glaube ich, überhaupt nicht irgendein Schuldbewusstsein. So wie mein Vater dann erzählte, dass sein Lieblingsprofessor an der Uni von einem Tag auf den anderen verschwand, hat er gesagt, ja, so ist es in einer Revolution. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das war sein einziger Kommentar dazu. Und war das vorher so, dass darüber nicht gesprochen wurde? Ja, ja. Und ich, aber andere auch, wir haben es uns auch nicht so richtig getraut. Wenn es nicht diesen beruflichen Anlass gegeben hätte, wer weiß, ob ich das Gespräch gesucht hätte. Wenn ich auf die typischen Werte, aber auch Problematiken der alten Bundesrepublik schaue, dann wird mir Klaus Humanns Familiengeschichte zu einem sehr greifbaren Beispiel. Auf der einen Seite das Versprechen von schnellem Aufstieg nach 45, Wiederaufbau, Wohlstand, Sicherheit. Auf der anderen Seite aber auch das Schweigen in den Familien, die Schwierigkeit, mit den NS-Biografien in der Elterngeneration überhaupt einen Umgang zu finden. Als fast paradigmatisches Gegenüber möchte ich jetzt noch einmal meinen Freund Karl-Heinz Kreuneck zu Wort kommen lassen, Kalle. Geboren 1960, aufgewachsen in den typischen Siedlungen der Berg- und Stahlarbeiter im Ruhrgebiet. Strukturell ist sein Umfeld geprägt von Armut, Umweltverschmutzung und sozialer Benachteiligung. Also es war ein Arbeiterhaushalt, es war eine Arbeitersiedlung. Wirklich im alten Duisburg-Hamborn tatsächlich. Eine ganz kleine Welt, wo Kirche, Kindergarten, Schule, alles wirklich 2-3 Straßen weit entfernt war. Das Wasser, das aus den Brunnen kam, war braun und bis gelb. Unsere Verwandten vom Niederrhein brachten immer ihr Kaffeewasser in Plastikkanistern mit, wenn sie uns besucht haben, weil sie unser Wasser angeblich nicht trinken konnten. Als Kalle 9 ist, nimmt sich sein Vater das Leben. Seine Mutter steht plötzlich allein da, mit 3 kleinen Kindern in bitterer Armut. Meine Mutter war das, was man damals eine ungelernte Arbeiterin nannte. Die wäre gerne Krankenschwester geworden, Kinderkrankenschwester geworden, aber ja, es war alles kurz nach dem Krieg. Mit 14 ist sie aus der Schule und hat dann in einer Textilfabrik am Niederrhein gearbeitet. Und dann hat sie private Nähaufträge angenommen? Ja, dann später, als mein Vater tot war, hatte sie ja nur eine winzige Rente. Also der ist ja mit 36 von uns gegangen und sie musste uns irgendwie durchbringen. Und dieses Rattern der Nähmaschine war absolut allgegenwärtig. Also abends saß sie dann in der Küche und hat Gardinen genäht. Und diese Gardinen waren so schwer und grau und es war irgendwie furchtbar. Und heute denke ich natürlich voller Erbarmen und Dankbarkeit an meine Mutter, die damit uns irgendwie durchgebracht hat. Ne? So. Aber dann war eben vollkommen klar, also als Arbeiterkind werde ich nicht studieren. Ich bin nicht dazu geschaffen, ich bin zu dumm dazu. Und gleichzeitig auch von meiner Mutter gab es eine große Angst, uns unterzubringen, wie es dann hieß, also uns eine Arbeitsstelle zu verschaffen. Und gleichzeitig wurde dann auch thematisiert, dass wir dann zum Unterhalt der Familie beizutragen hätten. Das heißt, ich habe dann mit 16 eine Lehre begonnen als Speditionskaufmann. An dieser Stelle denke ich, es ist fast paradox. Einerseits hat die soziale Selektivität der westdeutschen Gesellschaft zu Kalles schwierigen Startbedingungen beigetragen. Andererseits war es auch dieses System, das ihm am Ende die Freiheit ließ, seinen sehr eigenen Weg zu gehen, auf dem ich ihm, dem erfolgreichen Kinderhörspielautoren, begegnet bin. Ich wusste von Tag 1 an, ich werde niemals so ein Angestelltenleben führen wollen. Das werde ich nicht und das war auch immer klar. Was mich am Lebensweg meines Freundes Kalle besonders fasziniert, ist, dass er mit einer traumwandlerischen Sicherheit diesen Pfad ins Künstlerdasein eingeschlagen hat. Komplett autodidaktisch. Er schreibt. Und er schreibt nicht nur ein bisschen, sondern er schreibt stapelweise Manuskripte. Die schickt er unaufgefordert an den Westdeutschen Rundfunk und bekommt die begeisterte Antwort einer Redakteurin zurück. 1997 läuft sein erster großer Kinderhörspiel-Mehrteiler Parzivals Abenteuer, der in den Jahren danach immer wieder gesendet wird. Für mich ist genau diese Freiheit in der Lebensgestaltung ein absolutes Privileg des Westens. Für Kalle ergibt sich daraus aber noch ein größeres Bild. Bei uns gab es dann diesen Raum für die Selbstwirksamkeit. Ne? Also zu sagen, ach wieso gibt es denn keine Kindergartenplätze, jetzt machen wir eine Kita, die erfinden wir jetzt einfach. Ne? So machen wir selber, Elterninitiative und. Also alles das, was hier dann so an Freiheitsräumen entstanden ist, das ist ja eben nicht von oben entstanden, sondern tatsächlich, ich würde sagen, durch eine Revolution in Zeitlupe. Ne? So. Also auch die Selbstwirksamkeit einer Gesellschaft. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich in der Erfahrung bis heute natürlich von ganz vielen Menschen meines Alters aus der ehemaligen DDR trennt, weil sie diese Erfahrung einfach nicht machen konnten, nicht durften. Und ich musste und bin auch gerne auf die Straße gegangen, ne, und irgendwie, ne, mit einem Tapeziertisch und irgendwelchen Broschüren und hier sind wir und das wollen wir und dann, was weiß ich, bei irgendwelchen Treffen in Köln dann der erste Lesben- und Schwulenverband gegründet wurde und so weiter. Und ich habe erlebt, tatsächlich, die Gesellschaft verändert sich. Meine beiden Gesprächspartner bringen die Qualitäten des Westens irgendwie gut zusammen auf den Punkt. Etwas zugespitzt könnte man sagen, man lebt dort vor allem dann gut, wenn man Geld hat Oder wenn man die Freiheit und die Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen lernt, die einem das System bietet. Daran muss ich irgendwie auch denken, als ich mich an mein Studium in Leipzig in den 2000ern zurückerinnere. Viele Häuser standen noch leer und genau darin lag im wahrsten Sinne des Wortes der Freiraum. Für Kunst, für Projekte, für Initiativen, die fast ohne Geld möglich waren. Erst in der Rückschau merke ich, mit ein wenig Nostalgie, mit welcher Selbstverständlichkeit ich das genießen konnte. War das vielleicht im Grunde schon ein ganz westdeutsches Privileg? Und doch gehört zur Wahrheit auch, dass diese Freiräume bald wieder verschwanden, mit der rasanten Kapitalisierung des Immobilienmarktes. Die Geschichte eines Wettkampfs. Selten kommt sie ohne Sieger und Verlierer aus. Im Fall der Systemkonkurrenz zwischen Ost- und Westdeutschland fällt die Entscheidung zusammen mit der Mauer. Für die bundesdeutsche Seite und für die Bundesregierung war klar, 1989 war der Staatssozialismus der DDR zusammengebrochen und das westliche Modell hatte seine Überlegenheit bewiesen. Andreas Röder, westdeutscher Historiker. Bonn vollzog die deutsche Wiedervereinigung in den Denkmustern der Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik und der Systemkonkurrenz des Ost-West-Konflikts. Im Westen erzeugten der Zusammenbruch der DDR und der Beitrittswunsch der großen Mehrheit der Ostdeutschen ein Gefühl der Überlegenheit und Unverwundbarkeit. Steffen Mau, ostdeutscher Soziologe. Eine Liste der Errungenschaften der DDR wurde nie verfertigt. Die Abrissbirne umstandslos angesetzt. Ich glaube, auch die Art und Weise, wie sich Deutschland wieder vereint hat, ist ohne die Systemkonkurrenz nicht wirklich zu verstehen. Sehr viele Westdeutsche sehen den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung ganz selbstverständlich als Siegesbeweis an. Ich erinnere mich, das Gefühl, der Gewinner zu sein, war überall. Als sich viele osteuropäische Länder gegen den Kommunismus entscheiden, als der Warschauer Pakt sich auflöst, der Gegner der NATO, und natürlich auch beim Zusammenbruch der Sowjetunion. Ganz offiziell verkündet der damalige US-Präsident George Bush Senior den Sieg der USA im Kalten Krieg. Das Erste, was die Ostdeutschen nach dem Fall der Mauer in West-Berlin empfangen, ist das Begrüßungsgeld, die D-Mark. Natürlich spitzt sich etwas zu, aber es scheint mir fast symbolisch, dass die D-Mark, die im Systemwettkampf scheinbar zum Sieger gekürt worden ist, sofort auf alle Ostdeutschen wartet. Die vielen jubelnden und feiernden DDR-Bürger, die es nicht fassen können, einen 100-Mark-Schein in der Hand halten zu dürfen, gehören zur festen Erinnerung an den November 1989. Hinter der Freude steckt aber wahrscheinlich auch eine Art Demütigung, wie ich bei der ostdeutschen Journalistin Janne Hensel zwischen den Zeilen lese. Schaue ich mir heute ab und zu alte Kinderfotos an, auf denen der Jogginganzug gerade den Trainingsanzug vertrieben hat, und betrachte uns in den elenden Bettlakenanzügen, dann überkommen mich noch einmal die alten Gefühle. Da ist sie plötzlich wieder. Diese Pein, die unsere Urlaube in Ungarn und Bulgarien einst wie Klebstoff überzog, wenn wir dort auf gut gekleidete Westdeutsche, Engländer, Belgier oder Holländer trafen und uns nichts weiter wünschten, als irgendwann genauso auszusehen. Dann sehe ich uns wieder, wie wir im Wendeherbst mit unserem Begrüßungsgeld bei Hertie in Hof und Woolworth in Hannover den letzten Schrott kauften und sehr stolz auf alles waren. Bei meinen ersten Westreisen bin ich dem richtig zum Opfer gefallen. Hans-Joachim Maas, ostdeutscher Psychotherapeut. Als DDR-Bürger war ich es gewohnt, wenn ich irgendwo einkaufen ging, stets eine Suchhaltung einzunehmen. Immer war ich bemüht, etwas zu finden. Mit dieser Haltung bin ich im Westen in die Kaufhäuser gegangen und fand mich regelmäßig mit irgendwelchen Dingen in der Hand, die ich gar nicht haben wollte oder brauchte. Ich war irritiert und gereizt deswegen. Wenn ich mich dagegen zu der notwendigen Scheuklappenhaltung zwang, fühlte ich mich genauso unzufrieden und beschissen, wie wenn ich in der DDR einkaufen ging. Und wenn ich den gleichen oder ähnlichen Artikel ein paar Schritte weiter noch billiger hätte bekommen können, war der Ärger perfekt. Dann kommt das schier unerschöpfliche Konsumparadies der BRD auch in den Osten. Die Innenstadt hat sich in einen Jahrmarkt verwandelt. Vorneweg kam wie immer der Glitter und der Glimmer. Martin Groß, westdeutscher Schriftsteller im Februar 1990 in Dresden. Noch will niemand etwas kaufen. Man möchte einfach nur sehen. Man möchte sehen, dass es all dies jetzt auch hier gibt. Also schiebt man sich langsam von einem Stand zum nächsten. Es ist keine Hast zu spüren. Aber weil sich das ungewohnt grelle Licht an allem bricht und an den neuen Waren besonders, hält man den Kopf gesenkt. Ja, diese Menschen haben die Augen beinahe geschlossen. Und so gleichen sie alle jenen glücklichen Träumern, die sich noch einmal auf die andere Seite drehen. Von 900 ehemaligen DDR-Bürgern, die im Januar befragt wurden, erhoffte sich knapp die Hälfte in erster Linie ein Leben mit Gefriertruhe, Volkswagen und Farbfernseher. Sowie bessere Arbeitsbedingungen. Der Spiegel vom 18. Februar 1990. Wünsche nach Reise, Meinungs- und Pressefreiheit, die vor der Grenzöffnung im November häufig an erster Stelle genannt wurden, spielen jetzt kaum noch eine Rolle. Das Wahlergebnis stand vor allem für eins. Susan Arndt, ostdeutsche Literaturwissenschaftlerin. Die meisten Ostdeutschen wollten die Vereinigung mit der Bundesrepublik so schnell wie möglich. Was lockte, war die Konsumlehre durch die Konsumgesellschaft ersetzen zu können. Natürlich ist es einfach, diese Lust auf Konsum zu kritisieren. Aber den Wunsch nach einem scheinbar besseren Leben finde ich durchaus legitim. Die ultimative Siegerehrung des Westprinzips über das Ostprinzip kommt dann am 1. Juli in Gestalt der Währungsunion. Wir empfanden die D-Mark als ein Privileg. Kurt Watzke im Gespräch mit seinem Sohn Axel. Plötzlich warst du mehr wert in der Welt. Vorher warst du nur DDR-Bürger, aber als Deutscher hast du einen ganz anderen Status. Die Systemkonkurrenz, die insbesondere in der Arena des Konsums ausgefochten wurde, endet für mich in gewisser Hinsicht mit der Einführung der D-Mark in der DDR. Der Westen hat scheinbar gewonnen. Und das Symbol hierfür, die D-Mark, wird als zentrales Wahlversprechen nach Osten exportiert. Viele Menschen im Osten hatten gehofft, sie bekämen die D-Mark in die Hand. Aber sonst würde sich nicht sonderlich viel ändern und schon gar nicht dramatisch schnell. Ilko Sascha Kowalczuk, ostdeutscher Historiker. Konsum steht nicht nur so weit oben auf der Wunschliste im Osten, sondern auch auf der To-Do-Liste. Allein im Jahr 1990 kaufen Ostbürger 800.000 Fahrzeuge von Westdeutschen, oft schrottreif und überteuert, im Gesamtwert von rund 7 Milliarden D-Mark. Und wir Wessis? Ich in meiner Abiturklasse? Wie haben wir die Einheit empfunden? Als sich die Bundesrepublik und die DDR 1990 vereinten, war zwar viel vom neuen Deutschland die Rede. Tatsächlich hat kaum jemand zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen daran gedacht, dass es auch Zeit sei, die Bundesrepublik, wie sie bis dahin existierte, zu verabschieden. Eko Sascha Kowalczuk. Dafür sah niemand einen Grund. Der Kommunismus verschwand. Deutschland wurde größer. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Kapitalismus hatten gesiegt. Was sollte noch passieren? Was sollte sich ändern? Man ändert doch nichts nach einem Sieg. Je länger ich mein eigenes Erleben von damals, jetzt mit Abstand, durch die historische Brille betrachte, desto klarer kann ich sehen. Die Siegerpose der einen Seite, die von der anderen Seite die demütige Anerkennung der eigenen Niederlage erwartet, ist alles andere als eine gesunde Grundlage für ein gelingendes Miteinander auf Augenhöhe. Wie soll das gehen? Vielleicht war die Systemkonkurrenz während des Kalten Krieges ein mehr oder minder guter Motor für beide Länder. Aber nach der Wiedervereinigung erscheint es mir wie ein gefährliches Gift. Meine Meinung teilt auch der 85-jährige Westdeutsche Jan Bruck, der 1990 aus Neugier in die DDR fuhr und einen Dokumentarfilm drehte. Er lebt seit Jahrzehnten in Australien und hat auf seinen Wunsch das Interview schriftlich gegeben. Wenn ein Land willkürlich geteilt und 40 Jahre lang von zwei ganz verschiedenen Systemen regiert wird, kann es keine gute Beziehung und keine leichte Einigung geben. Zwischen Siegern und Verlierern, zwischen Starken und Schwachen, kann es keine Solidarität geben. Im letzten Teil dieser Episode wird es nochmal privater und ich reise wieder zurück ins Jetzt. Osten, Westen, beide haben ihre Werte, beide ihre Geschichten. Das ist spannend. Vieles kann ich nachvollziehen, beides kann ich beim Zuhören spüren. Aber umso mehr frage ich mich, was heißt das eigentlich für uns heute? Was heißt das auch für mich persönlich? Wie kommen wir miteinander klar, wenn Ost und West im Alltag aufeinandertreffen? In Familien, Freundschaften, Paarbeziehungen? Können wir vielleicht im Privaten lernen, was uns gesellschaftlich noch fehlt? Ich habe mich darüber mit Claudia Haas unterhalten. Ihr kennt sie bereits aus Folge 1. Immerhin berät sie beruflich internationale Unternehmen zu kulturellen Unterschieden und veröffentlichte 2009 eine Studie zu Ost und West im Arbeitskontext. Ja, für mich selber manchmal, da habe ich auch dieses Bild und vergleiche Deutschland mit so einer Familiengeschichte, wie so unterschiedliche Mentalitäten aufeinandertreffen und was das wiederum in uns auslöst. Ja, Familiengeschichte oder man könnte auch sagen, ja, einer Ehe. Also zwei Verliebte, die sich aufeinander einlassen, sofort heiraten, ohne vorher auch nur ansatzweise zusammengelebt zu haben, Spielregeln vereinbart zu haben für den Umgang, sich darüber klar geworden zu sein, wer der andere eigentlich ist. Das eiert natürlich, also da braucht es schon viel Glück, dass das nicht in die Hose geht. Ne? Puh, denke ich da. Ein Glück haben mein Westmann und ich uns etwas mehr Zeit gelassen, bevor wir geheiratet haben. Aber damit sind wir auch mittendrin, in den persönlichen Beziehungen, die in den vergangenen 35 Jahren gewachsen sind und in denen die Wertekosmen doch ganz gut zueinander gefunden haben, oder? Auch unter meinen GesprächspartnerInnen gibt es einige Ost-West-Paare. Als erstes starte ich deshalb mit einem Girls Talk mit meiner westdeutschen Freundin Yvonne. Meine erste große Liebe kommt aus Thüringen und ich war mir bis dahin überhaupt nicht bewusst, dass ich westdeutsch bin. Aber der hat mich drangsaliert mit, mit Vorwürfen, wie westdeutsch ich sei und ich wusste gar nicht, wovon er spricht. Und das war so meine erste Annäherung tatsächlich an Ostdeutschland. Ich erinnere mich daran, dass er mir vorgeworfen hat, ich sei ein Ärztetöchterchen aus dem Bürgertum. Dass ich Klavierunterricht hatte, war fatal. Das passte natürlich sehr ins Klischee. Und ich glaube, ich fand ihn auch exotisch. Also als mir klar wurde, der ist Ossi, aha, fand ich das irgendwie auch, ich glaube, sexy. Ist es vielleicht gerade die Faszination für das, was uns unterscheidet, was uns am Ende einander näher bringt? Der Hamburger Verleger Klaus Humann erzählt mir, dass er ein ähnliches Gefühl schon lange vor der Wende auf seinen beruflichen Reisen in die DDR hatte. Ich habe natürlich immer nur einen bestimmten Ausschnitt von Menschen mitgekriegt, die irgendwie eigenständiger, eigene Persönlichkeiten waren, die unverwechselbarer waren. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Ich meine, es soll jetzt nicht irgendwie sexistisch klingen, aber die Frauen waren einfach auch anders. Naja, weil sie alle berufstätig waren und weil sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein hatten. Das kannten wir ja gar nicht. Klingt schmeichelhaft. In den Ohren einer ostdeutschen Frau. Aber ist auch nur die halbe Wahrheit. Im DDR-Staat war die Berufstätigkeit der Frauen nicht allein Ausdruck von Emanzipation, sondern auch Ergebnis eines akuten Arbeitskräftemangels. Die alten Rollenverteilungen blieben meist bestehen. Und Aufwertung auf der einen Seite bedeutet ja auch oft Abwertung auf der anderen. Darüber spreche ich mit Claudia Winkelmann. Sie stammt aus Hessen, hat Kinder aus erster Ehe und lebt heute mit ihrem Mann Jens Winkelmann in Berlin. Sie kennen sich seit 2007 und sind seit 2019 verheiratet. Als ich die beiden treffe, landen wir sehr schnell bei den Punkten, an denen es innerfamiliär bis heute knirscht. Ich habe als Beruf immer Hausfrau und Mutter, weil ich finde, es ist durchaus ein respektabler Beruf. Hausfrau und Mutter, das ist ein 24-Stunden-Stopp, mit dem du nicht bezahlt wirst. Was ich mir einfach nur wünsche, ist, dass man das nicht als negativ belegt. Hausfrau, den Begriff. Ja, da musst du den also Leuten, die das Worten widersprechen. Das ist dann eben so. Ist auch so. Dann sitzen wir halt alle da und dann erzählt halt die eine Schwägerin, wie bedauernswert die westdeutschen Frauen halt sind und dass die nicht arbeiten gehen durften und diese Hausfrauen und wie schlimm das ist doch alles, was für ein schreckliches Schicksal, wie schlimm das war, wo ich sagte, nein, das stimmt doch gar nicht. Und da stoßen natürlich wahnsinnig unterschiedliche Erfahrungen und Sozialisationen und auch politisch unterschiedliche Ansichten aufeinander. Ja, also wenn ich bei dir bin, in deinem Odenwald, haben die Leute ganz andere Themen als hier in Berlin. Und ich finde einfach dieses Rigorose, dieses Bild, was man da so aufgebaut hat, die westdeutschen Frauen sind alles Puttchen mit Kittelschürze, die wurden von ihrem Mann unterdrückt und die durften nicht arbeiten gehen. Ja, es ist Tatsache, die durften bis 77 oder so, durften so ohne die Einwilligung ihres Mannes nichts machen. Ganz klar, wie bei uns vielleicht so die Meinung war, die ostdeutschen Frauen mussten alle arbeiten gehen, die Kinder kamen alle sofort in den Kindergarten und Wochenkrippe und wurden auf ein Töpfchen festgeschnallt und. Ja, die gegenseitigen Vorteile halten sich hartnäckig über Generationen und die werden noch nie verschwinden. Sag mal, da wir diskutieren oder wir sind da nicht immer einer Meinung oder eigentlich immer verschiedener Meinung, weil ich so sag, ich kann dieses... Nicht böse sein, aber dieses Geheule einfach regt mich manchmal einfach auf. Bei uns im Westen, als ich Kind war, ging es uns finanziell nicht gut. Man war auch von Arbeitslosigkeit bedroht. Aber ich habe keinen Jammern hören. Und diese Selbstverständlichkeit auf Hilfe von außen zu warten, das nervt mich manchmal einfach. Auch Kalle war mit einem ostdeutschen Partner zusammen. Bis zu dessen Tod haben sie viel Zeit in dessen brandenburgischer Heimat der Lausitz verbracht. Also dadurch, dass ich in eine ostdeutsche Familie so quasi reingeheiratet habe und einfach mitgekriegt habe, wie die leben, wie die auf uns gucken, was die für Probleme haben oder auch wie entvölkert einfach schlicht und ergreifend der Geburtsort von Holger ist, ne, wo er mir seinen Kindergarten nur noch in Trümmern zeigen konnte, ne, so, weil der einfach verlassen war. Habe ich unheimlich viel verstanden von dem Gefühl, nicht gesehen zu werden, abgehängt zu werden. Na, da ist man nicht in diesem ganzen kleinteiligen Westdeutschland, wo eigentlich eine Sahnequelle neben der nächsten ist. Ne? Ich meine, es hat mir unheimlich geholfen, natürlich ostdeutsche Freunde zu haben und in deren Familien zu sein. Es war ja nicht nur mein Partner. Aber selbst da, ne, wenn es dann so über meine engsten Freunde hinausgeht und ich dann zum Beispiel da Verwandtschaft mitbesuche irgendwie so, in den Diskussionen gibt es dann schon so Punkte, wo ich nicht weiß, wie spreche ich zum Beispiel mit deiner Mutter, ne, oder was verletzt deine Mutter jetzt oder wo fühlt sie sich jetzt angegriffen, wenn ich ihr eine Frage stelle oder so. Ne? Und da ist dann sowas, wo ich dann plötzlich aus meiner Freude und meiner Geborgenheit in dieser neuen Freundes-Ost-Familie dann plötzlich mich total fremd fühle und merke, oh, ich spreche aus einem ganz anderen Erfahrungsraum raus als die. Okay. Klingt für mich so, als hallen die alten gesellschaftlichen Werte und Differenzen nach wie vor auch im ganz Privaten nach. Aber vielleicht ist das ja auch so ein Generationending und in meiner Generation gar nicht mehr so relevant. Dazu habe ich noch eine Frage an Yvonne, die vor einigen Jahren einen Ostdeutschen geheiratet hat. Spielt das denn eigentlich bei euch irgendwie eine Rolle, Ostdeutsch, Westdeutsch? Ja, das spielt oft eine Rolle. Es gibt durchaus immer auch mal wieder den Vorwurf, ich wäre dem Kapitalismus stärker verhaftet als er. Und zwar nicht, weil ich mehr konsumiere, sondern mehr in so einer Art kompetitiven Wettbewerbsdenken, was einem von Ostdeutschen, glaube ich, gerne schneller unterstellt wird, wenn man Westdeutscher ist. Zumindest unterstellt mein Mann mir das eher. Ich würde sagen, bei meinem Mann Benno und mir gibt es diese Ost-West-Themen vielleicht eher in Form von Scherzen. Aber ich erinnere mich an einen Ausflug in meine Heimatstadt Quedlinburg, wo ich mich plötzlich ganz unwohl fühlte, ein bisschen überfordert und in Erklärungsnot. Wir waren essen und am Nebentisch saß noch so eine andere kleine Gruppe und plötzlich fing einer von denen an, so extrem laut Parolen von sich zu geben. Provokativ, rechter AfD-Sprech quasi, die Ausländer, bla bla bla irgendwas. Und wir haben nicht reagiert, also haben jetzt mit dem keine Diskussion angefangen, aber ich erinnere mich extrem stark an mein Gefühl von Scham, weil das eben meine Heimatstadt ist. Und ich es eben gleichzeitig total unangenehm fand, dass dieser Moment überhaupt stattfindet und so ein Klischee bestätigt. Mal abgesehen von der immer wiederkehrenden Frage, ob und wann man in eine Diskussion mit so jemandem einsteigen sollte oder müsste, spiegelt diese Szene für mich ein typisches, ambivalentes Ost-West-Gefühl. In dem Fall Scham über bestimmte Menschen aus meiner Heimatregion und gleichzeitig das unangenehme Bedürfnis, das irgendwie erklären zu müssen, ohne es erklären zu können. Heißt das, dass wir an diesem Punkt der Reise tatsächlich wieder am Anfang stehen? Bei den alten Klischees, Vorurteilen und Vorwürfen? Ich weiß es nicht. Aber ich stelle fest, wenn man nachfragt, tauchen die Unterschiede allenthalben wieder auf. Geprägt von Werten, Erfahrungen, Sozialisation und begleitet von weiterhin offenen Fragen. Vielleicht nicht immer als große Probleme, sondern eher als feine Reibung. In meiner Ost-West-Ehe habe ich das Gefühl, dass diese Unterschiedlichkeiten etwas in Bewegung halten. Also im Grunde etwas Gutes sind, weil sie ein neues Licht auf unsere Eigenheiten werfen. Erstaunlich bleibt für mich, dass sie auch nach all den Jahren der Wiedervereinigung noch da sind. Die Unterschiede. Ost und West, da gibt's offenbar immer noch Gesprächsbedarf. Aber sag mal, Sophie, wir beide sind ja auch Ost und West. Stimmt. Haben wir eigentlich schon mal so richtig miteinander gesprochen? Vielleicht wird's Zeit dafür. Vielleicht in unserer letzten Folge? Dort geht's nämlich in vielerlei Hinsicht zurück an den Anfang. In die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor der Gründung der beiden deutschen Staaten. Zu einer Gesellschaft, die viel aufzuräumen hatte, aber zutiefst traumatisiert war. Und der vor allem eins fehlte. Sprache. Was geblieben ist, ist, glaube ich, doch ein Kriegstrauma meiner Eltern, dass sie nicht über Gefühle gerne sprechen und dass sie keine Beziehung zum Beispiel zu ihren Enkeln und Urenkeln haben will, weil sie nicht mehr lieben kann, was sie nicht unter Kontrolle hat. Also sie haben definitiv eine nicht sichtbare Schädigung durch diesen Krieg. Ne? Die Thematik des Schweigens zieht sich wie ein roter Faden durch viele Gespräche, begegnet mir immer wieder, über Generationen hinweg. Also mit ihr hast du schon gesprochen? Mit ihr habe ich schon mal gesprochen und da hat sie mir immer gesagt, er will darüber nicht sprechen, ich weiß es nicht. Und genau diesem Punkt werde ich mich jetzt auch ganz persönlich widmen. Im Gespräch mit meiner eigenen Familie. Ich weiß gar nicht, wie viel Mal ich die Pistole hier an der Stirn hatte. Und ich musste sagen, es war gar nicht schlimm. Ich war ganz ruhig, die hätten ruhig abdrücken können. 16 oder 17, so in der Dreh war ich. Das glücklichste Volk der Welt. Oder über sieben Brücken zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Podcast-Serie von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Episode 6. Die sechste Brücke. Über das, woran wir glauben. Es sprachen Name Alai, Manuela Alfons, Wolf Anjol, Jonas Beck, Marc-Oliver Bögel, Martin Bross, Angelika Fornell, Carolina Horster, Nils Kretschmer, Jochen Langner, Tanja Schleif, David Formweg und Svenja Wasser. Aufnahme und Schnitt Gerd Nesken und Hanna Steger. Sounddesign und Mischung Benno Müller vom Hofe. Storytelling und dramaturgische Beratung Gabriel Stukaloff. Wissenschaftliche Begleitung und inhaltliche Beratung Professor Jörg Ganzenmüller und Marie Mohnhaupt. Regie, die Autoren. Redaktion, Hans-Dieter Heimendahl. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Ettersberg, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2025.